Fünfte Szene, dasselbe Wirtshaus, der nächste Morgen. Bösel trinkt Kaffee und isst dazu ein Schnitzelsemmerl. Fellner kommt herein und setzt sich an den Tisch. Morgen, Herr Fellner! Hallo, hallo, wie geht's Ihnen? Na? Wie stehen die Aktien? Ne, ja? So ist es, ne? Ein Kaffee, ein Schnitzel. Ich meine, es ist ja nicht gesund, nicht? Aber ich rauche ja nichts dafür. Früher habe ich auch gern gehabt, diesen Bochener Emmentaler, aber jetzt nicht mehr so. Jetzt mag ich mehr Champions. Zu Hause ein Bochen? Sehr sättigend, glaub es gar nicht. Wenn meine Frau nicht da ist, mache ich hier und da so ein Fischstäbchen, hau ich mir rein. Ne? Und italienisch, sagen wir, die Tintenfischerinnerl, tue ich gern italienisch essen, so außer Bochen sagen. Was ich nicht so gern habe, sagen wir, ist so chinesisch, muss ich sagen, ist nicht meins. Wenn so klein geschnitten, nicht alles gleich, nicht so gleich schmecken tut alles und so. Ah, Bochen nicht lieber mag ich sehr gern. Abwechslungsreich, gell? Was? Weißt du mehr? Abwechslungsreich, super. Na ja. Manchmal ist es nur, wenn man fahrt, ist einfach, ist ja auch. Ne? Ja, ich denke mal, auf der anderen Seite sonst auch die rauchen. Ne? Herr Fellner, Sie kennen ihn aus mit diesen, was ich da, mit diesen fremden Völkern und so. Das wollte ich fragen. So, Soos Tatare. Kommt das her von diesen da, von diesen Tataren da, was Kriegen sind? Herr Bösel, ich glaube, Sie sind einfach ein deppertes, ignorantes Arschgeigerl. Kann das sein? Na ja, gut, dann bin ich froh, wenn ich wieder daheim bin. Ne? Ich meine, es ist leibend, nicht? Aber sag mal, ich bin froh, dann daheim muss ich mich mit meinem Garten wieder ein bisschen kümmern. Nicht? Der lebendige Zaun geht geschnitten, nicht? Da muss ich mit der Heckenschau drüber. Nicht? Da bin ich auch froh, wenn ich dann. Dann kommen eh schon die Erdbeeren jetzt im Frühjahr, nicht? Dann langsam Gemüse dann. Nicht? Ich meine, ernten tue ich immer ein. Ich ernte, nicht? Die Frau tut es eingefrieren. Das ist ganz klar da. Getränkt, ne? Na ja, da werden sie es ja spannend haben, ne? Ja, so ein Garten, das ist. Zum Beispiel, man kriegt auch die Jahreszeiten so schön mit, ne? So im Winter zum Beispiel, ne? Jetzt schaust du aus, ne? Jetzt siehst du gleich, boah, wenn es weiß ist, ne? Ja, und Sie, was tun Sie, wenn Sie wieder daheim sind? Herr Büssel, ich werde mich einfach nur darüber freuen, dass Sie nicht da sind. Naja, wir haben immer zu viel Erdbeeren. Also, wenn Sie wollen, holen Sie ein paar Kilo an, kommen Sie. Nein, danke, geben Sie es Ihrer Frau, sie soll es einfrieren. Und dann können Sie sie gleich über die Tiefkühltruhe legen und von hinten schustern, damit sie es recht unbequem hat dabei. Herr Fellner. Schauen Sie mal, was ich da gestern gesagt habe. Es tut mir leid, das war so eine besoffene Geschichte, verstehen Sie? Ich meine, über die Weiber und so, ich meine, das war ein depperter Hergerät, ich meine, verstehen Sie, was ich meine? Das war wirklich, ich wollte überhaupt nichts gegen ihn sagen, oder ich wollte Ihre Freundin wirklich nicht beleidigen. Ich meine, Ihre Freundin ist sicher ein totaler lieber Kerl. Ich habe Sie heute in der Früh angerufen. Ja, Leiwand, wie geht's Ihnen? Was denn, das war ein Mann am Telefon. Naja, vielleicht der Schwager. Ich bin nicht verheiratet. Wollen Sie ein Foto von ihr sehen? Gern. Fellner nimmt aus der Brusttasche die Teile eines völlig zerrissenen Fotos und streut sie auf den Tisch. Bösel setzt sie zusammen. Na, sehr fisch. Ja, wenn es geschminkt ist. Bösel gibt die Papierfetzen zurück, Fellner steckt sie wieder ein. Na ja, nehmen Sie es nicht so schwer. Na, hey, das, mein Gott. Wollen Sie ein Fanta? Na, bestellen Sie mir einen Obstler, aber einen doppelten bitte. Blackout.